reflektiert wird. Nun ist hinreichend bekannt, indirekt auch heute in Erinnerung gebracht worden, dass das außergewöhnlich breite deutsche Italien-Interesse, sofern es die Geschichte betraf, dem Mittelalter, der Renaissance zugewandt war, dass es aber im Übrigen ja im Wesentlichen der italienischen Kultur, genauer den großen Epochen italienischer Kultur bis zum 18. Jahrhundert gegolten hat. So hat Heinrich von Treitschke, der freilich selbst zur Geschichte und erst recht zum geschichtlichen Denken der Italiener nur einen national-liberal begrenzten Zugang hatte, in Bundesstaat und Einheitsstaat zuerst 1864 das mangelnde Interesse an der jüngeren Geschichte Italiens bei den Deutschen beklagt. Und Theodor Schieder, der schon seit circa 1940 zu den sehr verständnisvollen Vermittlern dieser Geschichte zählte, urteilte fast 100 Jahre später, dass erst das Risorgimento ein solches Interesse hervorgebracht hätte. In seinem bekannten Aufsatz über das Italienbild der deutschen Einheitsbewegung, welcher zusammen mit großen Arbeiten von Adam Wandruschka und einigen Aufsätzen von Edgar R. Rosen unserer Generation die wichtigsten Anregungen zur Beschäftigung mit unserem Thema gegeben hat. Von Wandruschka, über den man alleine jetzt ein ganzes Rezeptionsreferat halten könnte, möchte ich einerseits hier hervorheben den freilich unseren Zeitraum kaum mehr umfassenden Literaturbericht für die frühe Neuzeit im Sonderheft 5 der historischen Zeitschrift von 1973 oder den Aufsatz Deutschland und das italienische Risorgimento von 1961. Andererseits sein konstantes Bemühen, in der Diskussion mit italienischen Kollegen nicht nur historische, sondern auch historiografische Vorurteile abzubauen und zu überwinden. Überhaupt haben wir ja auch dank solcher Vorbilder gerade in den letzten 15 oder 20 Jahren, das heißt in einer neuen Phase vertiefter deutsch-italienischer Diskussionen gelernt, dass politische Historiografie zur politischen Kultur eines Landes gehört, dass die Beschäftigung damit darum letztlich nicht nur im geschlossenen Kreis der Historiker verbleiben darf, sondern in den kulturellen Dialog überhaupt eingeführt werden sollte. Schon zuvor hatte Rudolf von Albertini zwei Ansätze in dieser Richtung gemacht, zwei Ansätze von großem Gewicht in zwei Forschungsberichten zur italienischen Geschichtswissenschaft der Jahre 1945 bis 51, respektive 1952 bis 56 in der historischen Zeitschrift 1952 und 1957. Sie umfassten die gesamte Neuzeit. Im ersten dieser Berichte stellte Albertini einleitend fest, dass die italienische Forschung seit Ende des Zweiten Weltkrieges sich von nationalistischer Verengung freimache, dass sie kritischer als zuvor an die gesamte Geschichte des Nationalstaates herangehe und dass einerseits das Interesse an Wirtschaft und Sozialgeschichte bei jüngeren Forschern mit marxistischer Tendenz und andererseits an der Geschichte des Katholizismus zugenommen habe. Besprochen wurden von ihm unter anderem Omodeo Salvatorelli, Armando Saitta, Walter Maturi, Giorgio Spini, Massimo Petrocchi, Ruggero Moscati, Franco Valsecchi, damals bereits Rosario Romeo, Domenico De Marco, Carlo Antonio Jemolo. Im zweiten Bericht 1957 ging Albertini von der fortgeschrittenen Konzentration der italienischen Forschung auf die Geschichte von ca. 1700 bis ungefähr 1922 aus, der sich auch altbewährte Medievisten wie Valeri, Salvatorelli und Cessi angeschlossen hätten. Sodann wurden unter anderem besprochen wiederum Franco Valsecchi, Franco Venturi, Carlo Zaghi, Nello Rosselli, Giorgio Spini, Alberto M. Ghisalberti, Cessi, Passerin d'Antreff und Federico Chabot, für den Albertini dann ja einer der wichtigsten Vermittler nach Deutschland geworden ist. Aber ebenso Giorgio Candeloro, Gabriele De Rosa und Giovanni Spadolini wegen ihrer Katholizismusforschungen und Gastone Manacorda, Ernesto Ragionieri, Alberto Caracciolo, sowohl wegen der marxistischen Ansätze wie wegen der Mezzogiorno-Forschung. Aber die Resonanz blieb anscheinend im deutschen Publikum gering in den 50er Jahren. Und dann wurde sie noch geringer in den 60er Jahren. Später, Ende der 60er Jahre, hat sich dann das Bild gewandt. Und wie Sie alle wissen, sind ja auch die im 19. Jahrhundert gegründeten wissenschaftlichen Institute damals noch mehr auf den traditionellen Bahnen geblieben. Erst Tellenbach begann, als er 1962 die Leitung des DHI in Rom übernahm, dessen Erweiterung zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und zu den Konsequenzen gehörten eben auch erste Kolloquien dort in Rom, italienischer und deutscher Historiker über zentrale Themen der Zeitgeschichte und über deren in unseren Ländern ja recht unterschiedlich akzentuierte Erforschung. So über den Ersten Weltkrieg 1968, dann 1973 über faschistische und nationalsozialistische Außenpolitik. Beim ersten war Brunello Vigezzi stark beteiligt, der auf diese Weise weithin rezipiert worden ist. Beim zweiten war italienischerseits wohl entscheidend Renzo De Felice, der damals jene innere Konsonanz zu Andreas Hillgruber entdeckte, die eben bis zum Ende Hillgrubers bestanden hat. Ich erinnere mich gerade aus den letzten Jahren in den Zeiten des sogenannten Historikerstreits und auch der ja, unsäglichen Angriffe auf Hillgruber, wie eben De Felice an dieser nicht nur Sympathie, sondern eben auch an der Gleichheit der politischen, der historiografisch-politischen Weltsicht unbedingt festhielt. Dass De Felice der in Deutschland am meisten rezipierte italienische Zeithistoriker geworden ist, sei hier schon vorweg angemerkt. Was seitdem an Rezeption geleistet wurde und wird, dürfte bekannt sein. Zunächst und in festem Rhythmus in diesem unserem Trienter Institut, vor allem durch dessen Studienwochen im September eines jeden Jahres und die Bände darüber, dann auch durch die Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für die neuere Geschichte Italiens und durch die bibliografischen Arbeiten, die Jens Petersen in deren Zusammenhang durchführt. Immerhin hatte es seit den 1950er Jahren schon erstens eine weitere Institutionalisierung der Kontakte gegeben, nämlich die schon fast vergessenen italienisch-deutschen Tagungen des Internationalen Schulbuchinstituts. Zwischen 1964 und 1973 sind daraus drei Bände über Risorgimento, über Faschismus und Nationalsozialismus, sodann über deren Überwindung und die Begründung der demokratischen Systeme hervorgegangen. Ich erwähne Beiträge von Franco Valsecchi, wobei auch Valsecchi ebenso wie Theodor Schieder einer von denen ist, die 50 Jahre lang diese Vermittlungstätigkeit durchgeführt haben. Leo Valiani, Rosario Romeo, Carlo Frankovic, Alberto Monticone und wiederum Renzo De Felice. Mehr im Hintergrund unter anderem Mario Bendiscioli, mehr im Hintergrund unter anderem auch Hubert Jedin, dem es ja ein dringendes Anliegen war, dass gerade auch die zeitgeschichtlichen Fragen zwischen den beiden Ländern diskutiert würden. Und dann zweitens eine weitere Organisation der Kenntnis und der Rezeption, wenngleich sie teils in engen Maßen geblieben ist, das von Theodor Schieder konzipierte Handbuch der europäischen Geschichte, in dem zwar die Autoren der Teile über Italien deutsche Historiker waren, sich aber mehr oder minder darum bemühten, möglichst viel an Informationen über die italienische Forschung einzubringen. Zunächst in den Bänden 6 und 7, 1968, 1979 Ernst Nolte, dann im Band 5, 1981 Edgar R. Rosen und ich selbst. Hätten wir mehr Zeit, dann wäre an dieser Stelle auch unter diesem Aspekt auf Jedins Handbuch der Kirchengeschichte einzugehen, aber dazu fehlt die Zeit. Jedoch auch für die Jahre vor 1960 treffen wohl die Urteile von Treitschke und Theodor Schieder, denen das berühmte von Croce aus der Storia d'Europa hinzuzufügen wäre, keineswegs ganz zu, also über das politische Desinteresse der Deutschen an Italien. Gewiss, wenn man Leo Valianis meisterhafte Analyse zugrunde legt, dann ist zuzugeben, dass in solcher Breite und Systematik die italienische Forschung nicht rezipiert worden ist. Vor allem sind italienische Studien zu theoretischen und zu allgemein europäischen Problemen fast nie beachtet worden. Dasselbe ist sogar für italienische Arbeiten über deutsche Themen zu sagen. Dasselbe gilt mit einigen Ausnahmen, wenigstens bis in die 1970er Jahre, für die Erforschung der inneren Geschichte des italienischen Nationalstaates, seiner Strukturen und deren Evolution. Und mir scheint, dass gerade dieses Defizit ein Hauptgrund ist für den eingangs konstatierten Mangel an Vertrautheit mit der politischen Kultur und der politischen Mentalität Italiens, ein Grund auch für viele konkrete Missverständnisse, die bis in die täglichen Auseinandersetzungen durchschlagen. Aber immerhin waren zum Beispiel die beiden großen Werke, in denen Benedetto Croce gegenüber den nationalistischen Verirrungen den freiheitlichen Charakter des Risorgimento, wie überhaupt die Tradition des europäischen Liberalismus herausstellte, die Storia d'Italia und die Storia d'Europa, recht schnell ins Deutsche übersetzt worden, letztere in der Schweiz, welche insgesamt, wie natürlich erst recht Österreich, für unser Thema wichtig ist. Überhaupt war Croce vor De Felice in unserem Jahrhundert der in Deutschland am meisten rezipierte italienische Historiker. Insofern hat also gerade sein Werk dazu beigetragen, dem von ihm kritisierten Desinteresse der Deutschen entgegenzuwirken. Ich erwähne nur, dass Storia come pensiero e come azione 1949 in Deutsch erschien und verweise im Übrigen auf die Studien von Karl Egon Lönne. Croce Storia della storiografia italiana nel secolo XIX, 1921 war schon in HZ 130, 1924 von Friedrich Schneider aus Jena gewürdigt worden, allerdings kritisch, mit deutlicher Absetzung einer mehr philosophischen Betrachtungsweise der Geschichte von der eigentlich historischen Methode. Auch andere liberal intendierte Gesamtdarstellungen sind übersetzt worden. De Ruggieros Geschichte des Liberalismus in Europa, München 1930, eine weitere Darstellung von Luigi Salvatorelli, Storia d'Italia, Deutsch, Berlin 1942 und dann die große von Adolfo Omodeo, L'età del Risorgimento Italiano, Deutsch unter dem Titel Die Erneuerung Italiens und die Geschichte Europas mit einem kurzen Vorwort von Werner Kägi. Rudolf von Albertini, der 1956 auch bereits ausführlich über Resistenza und Resistenza-Literatur informiert hatte, hat 1962 Chabots Studien zur Geschichte des 19. Jahrhunderts Italien-Europa herausgebracht. Von Chabot erschien 1965, also posthum noch, die Entstehung des modernen Italien von der Diktatur zur Republik. Wollte man rein quantitativ argumentieren, dann wäre Chabot der am drittstärksten rezipierte italienische Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts in unserem Jahrhundert in Deutschland. 1983 ist dann die Storia degli Italiani von Giuliano Procacci mit leicht verändertem Titel in deutscher Sprache erschienen, übersetzt von Friederike Hausmann. Sowohl die Übersetzung dieses Werkes, eines freilich moderat argumentierenden Marxisten, wie auch die von Suhrkamp besorgte Auswahl aus der Storia d'Italia Einaudi, unter dem Titel Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, Studien zur Geschichte Italiens, verweisen einerseits auf das spezifische geistige Klima unserer Universitäten in den 70er Jahren, als es moderner war, mit Marxisten als mit Liberalen zu diskutieren, andererseits aber auf das neuartige Interesse, auf das neuartige politische Interesse, welches infolge der italienischen Umbrüche des Jahrzehnts von 1968 bis 1978 entstanden ist und welches glücklicherweise anhält. Dieses Interesse bildet ja auch den Hintergrund für deutsche Arbeiten, deutsche Beiträge zur politischen Geschichte Italiens, auf die ich aber hier unter meinem Thema nicht eingehen muss. Jedoch abgesehen von den erwähnten Beispielen ist eigentlich historische Literatur sehr lange, man kann sagen, bis zu den 1970er Jahren nur sehr selten aus dem Italienischen übersetzt worden. Anders verhielt es sich schon längst vor unserer Zeit mit politisch-publizistischer, dabei dann durchaus auch mit zeithistorischer Literatur. Davon ist zumindest in drei Perioden relativ viel übersetzt worden. Erstens, und das hat vielleicht die Generation vor uns nicht deutlich genug gesehen, bereits vor 1848, seit der Französischen Revolution und in der napoleonischen Epoche und in der Restaurationsepoche, also bereits vor 1848 und dann abnehmend in den Jahren der Nationalstaatsbildung, zweitens unter dem Faschismus. Man könnte ein eigenes Referat über die spezifische Übersetzungstätigkeit und Rezeptionstätigkeit im Ventennio zwischen 22 und 42 halten. Drittens, wie gesagt, seit ca. 1970. Dazu kommt, sagen wir, eine Art von Zwischenhoch, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, vergleiche die erwähnten Übersetzungen von Croce, von Omodeo und von Schaub. Als Kommentar zu diesen Perioden kann ich nur wiederholen, was ich schon an anderem Ort geschrieben habe und was ich durchaus nicht für originell halte. Das deutsche Italieninteresse hat sich immer nur dann zu einem Interesse an der politischen Kultur und darüber an Zeitgeschichte und Geschichtsschreibung ausgeweitet, wenn Parallelen in der Entwicklung der beiden verspäteten Nationen Europas auftraten oder wenn gar das sonst eher für politisch rückständig gehaltene Italien vielen Deutschen als Modell oder aber als abschreckendes Beispiel erschien, je nach politischer Einstellung. In der Zeit der ersten Revolutionen der 1820er und 1830er Jahre gegen das System des Wiener Kongresses, im Jahrzehnt der Nationalstaatsbildung seit 1859, in der Zeit des Faschismus, wie gesagt, vergleiche dessen von Klaus-Peter Höpke dargestellte Faszination auf die deutsche Rechte, wobei aber ein Blick in die Publizistik noch vieles hinzufügen könnte, was Höpke vor fast 20 Jahren nicht hat sehen können. Dann in der Zeit des parallelen politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach 1945 und schließlich eben in den 1970er Jahren, als sich auf der europäischen und gerade auch auf der deutschen Linken die Illusion ausbreitete, dass Italien mit dem sogenannten Eurokommunismus ein Modell für die sozialistische Umgestaltung des Kontinents entwickelte. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, dass eben abgesehen von diesen Epochen selten über politische Geschichte Italiens geschrieben wurde. Ich glaube, man muss da eine spezifische deutsche Mischung aus Arroganz und Provinzialität gegenüber allen den Staaten in Europa konstatieren, von denen man meint, sie seien kleiner als Deutschland. Dasselbe bezieht sich etwa auch auf Belgien, auf die Niederlande oder auf andere politische Kulturen unseres Kontinents. Aber eben seit 1970 im Zusammenhang der letzten Begegnung, die eben teils mit Schrecken, teils mit Freude eben aufgenommen wurde, ergab sich nicht nur das schon erwähnte breite Interesse an Italien, sondern diese Welle um 1970 ging ja bekanntlich auch einher mit methodischen Neuansätzen, Stichwort Sozialgeschichte, und mit der Ausweitung auf zuvor weniger oder kaum beachtete soziale und kulturelle Bereiche der Geschichte. Zu den Konsequenzen für unser Thema gehört unter anderem, dass etwa in der historischen Zeitschrift in den 1960er, 1970er Jahren erstmals in größerem Umfang italienische Literatur über Sozialismus und Frühsozialismus, sodann beginnend mit Rezensionen von Ernst Nolte, Faschismusliteratur besprochen wurde, mit wachsender Berücksichtigung komparatistischer Ansätze. Forschungsberichte in der neuen politischen Literatur von Wolfgang Schieder und Hans-Ulrich Thamer zum Faschismus, von Karin Priester zu Gramsci und dann von Volker Hunecke im Archiv für Sozialgeschichte zur Arbeiterbewegung aus den 70er Jahren beleuchten diese Ausweitung des Interesses. Aber ebenso gehört in den Zusammenhang der dieser Ausweitung, von der ich sprach, etwa das Italien-Programm des Wagenbach-Verlages, welches zunächst mehr politisch motiviert war, sich dann aber der Mentalitätengeschichte zugewandt oder der Storia Quotidiana zugewandt hat, konkret durch Übersetzungen, die freilich nicht genau in unseren Berichtsraum betreffen. Ich verweise auf Carlo Ginzburg. Damit könnten wir, wenn uns viel Zeit bliebe, zur Rezeption der Einzelforschung übergehen. Sie war und ist zweifellos breiter, als man früher annahm. Aber andererseits ist sie nicht kontinuierlich, geschweige denn systematisch, eher diffus und wichtige Bereiche, wie schon gesagt, auslassend, manchmal auch für längere Zeit abbrechend. Sie wurde meist vermittelt durch eine Minderheit, besser gesagt oft durch einzelne Italien-Interessenten, die nicht einmal alle zur Zunft im engeren Sinne gehörten. Zwei Beispiele: im Zeitraum von 1870 bis 1914 hat in der HZ Wilhelm Lang, der Publizist und Journalist war, die meisten Rezensionen aus unserem Zusammenhang geschrieben. Im Zeitraum von 1919 bis 1936 Maximilian Klar, ebenfalls ein Journalist, der in Neapel lebte und ein sehr populäres landeskundliches Buch über Italien veröffentlicht hat. Oder etwa der berühmte Soziologe und Historiker Robert Michels gehört zu diesen Vermittlern, die nicht eigentlich zur Zunft gehörten. Aber auch solche, die in der Zunft standen, haben meist keine Tradition begründet. Auch etwa nach Rudolf von Albertini ist zunächst in der HZ der Usus der Sammelbesprechungen über Italien wieder abgebrochen. Entsprechend diffus, ja mühsam, müsste ein weiterer genauer Überblick sein. Hilfreich dafür waren mir einige Arbeiten von Wolfgang Altgeld und von Jens Petersen. Dazu eine Recherche, welche zwei Karlsruher Mitarbeiter für diese Gelegenheit durchgeführt haben. Eine Durchsicht der gesamten historischen Zeitschrift auf Beiträge zur italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und auf Rezensionen von Büchern darüber. Haben Sie keine Sorge, ich werde Sie nicht mit den Ergebnissen dieser ganzen Recherche hier konfrontieren. Aber ich habe sie dabei, wer sie einsehen will, kann es hinterher tun. Nachdem also im ersten Jahrzehnt der historischen Zeitschrift keine Einzelbesprechungen, wohl aber recht ausführliche Bibliografien zur neueren Geschichte Italiens erschienen waren, sind in den fast 120 Jahren seit 1870 insgesamt knapp 400, also kaum 400 Titel zur italienischen Geschichte besprochen worden. Teils in Sammelrezensionen, denn die Zahl der Rezensionen als solcher liegt bei knapp 300. Das ist also insgesamt nicht eben viel, wobei noch ein großer Teil dieser Rezensionen, zumindest bis zu der Svolta von 1968-70, unmittelbar der italienischen Außenpolitik gilt. Und darunter sind selbst noch die Rezensionen einzelner oder mehrerer Bände der Documenti Diplomatici Italiani, früher durch Ferdinand Siebert, jetzt durch Jens Petersen, welche also für die Auseinandersetzung mit der Historiografie im eigentlichen Sinne nichts hergeben. Immerhin ist das Interesse zwischen 1945 und 1960 waren in der historischen Zeitschrift, abgesehen freilich von den erwähnten Sammelbesprechungen, nur 13 Titel zur italienischen Geschichte in Einzelbesprechungen gewürdigt worden. Zwischen 1960 und 70 waren es dann 30, die eifrigsten Rezensenten mit jeweils 5 und mehr Rezensionen, Nolte, Rosen und Siebert. Zwischen 1970 und 1980 erschienen 36 Rezensionen, mehr als jeweils 5 davon schrieben Lönne, Kramer und ich. Seit 1980 wurden 55 Titel rezensiert, jeweils 15 und mehr schrieben Petersen und Frau Bollmann, Petersen allein 28. Von den in den letzten 30 Jahren besprochenen Titeln zur italienischen Geschichte, knapp 140, behandelten 63, also fast die Hälfte, den Ventennio Fascista. Je 23 entfielen auf die Perioden von 1815 bis 1859 und von 1871 bis 1914, 15 auf die Zeit von 1859 bis 1871. Die Periode 1914 bis 1922 war nur mit 9 die von 1789 bis 1815 sogar nur mit 6 Titeln vertreten. Um bei Zahlen und Jahreszahlen zu bleiben, es ist offenbar ein Symptom für die auch in alle kulturellen Bereiche gehende zeitweilige Entfremdung zwischen Italien und Deutschland infolge des Ersten Weltkrieges, dass zwischen 1914 und 1919 in der HZ, wenn wir richtig gezählt haben, überhaupt nichts über Italien erschienen ist. Immerhin ist das Interesse an der italienischen Geschichte seit 1789 auch nach Ausweis des Rezensionsteils der HZ größer als die Rezension italienischer Opera vermuten lässt. Hinzuzuzählen und in den absoluten Zahlen 400 schon enthalten sind nämlich etliche Arbeiten deutscher, englischer oder anderer Autoren zu italienischen Themen, die dort besprochen wurden, für einige Zeitabschnitte bis zu einem Drittel der Bücher über Italien, welche besprochen worden sind. Gerade dieses Faktum verweist freilich auf die Sprachbarriere, die eben zur Folge hat, dass Informationen aus zweiter Hand bezogen werden. Die HZ ist die wichtigste deutsche Zeitschrift ihrer Art, aber sie vertrat gerade in den ersten Jahrzehnten eindeutig die nationalliberale Geschichtsauffassung, welche antiösterreichisch, antikatholisch, kämpferisch gestimmt war. Von dieser Einstellung ist gerade auch das Italienbild sehr stark mitgeprägt gewesen. Ich erinnere an unser letztes Seminar im Herbst über die politischen Bilder im 19. Jahrhundert und beim nächsten Seminar werden wir wieder auf dieses Thema stoßen. Um einen repräsentativen Überblick über die Rezeption der historischen Literatur Italiens zu erhalten, müsste man daher ebenso wie die HZ, eine österreichische Zeitschrift, etwa die Mitteilung des österreichischen Staatsarchivs, oder sowie das historische Jahrbuch der Görres-Gesellschaft auswerten. In Österreich hat man nicht nur den ganzen Komplex der österreichisch-italienischen Konflikte im 19. Jahrhundert und deren Hintergründe stärker reflektiert als im Bismarckreich, sondern ebenso den Komplex des späthumanistisch gebildeten Italien, insbesondere der Italia erudita des Settecento, wie der damaligen Symbiosen und Rezeptionen und deren Weiterwirkungen ins Ottocento. Es genügt Serbics Metternich-Biografie und Wandruschkas Peter-Leopold-Biografie zu erwähnen, um den anderen Erfahrungshorizont der österreichischen Historiker anzudeuten. Auch gibt es zwischen der österreichischen und der katholischen Sicht Übergänge. Die katholische historisch-politische Blätter, vor allem historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, war zweifellos zu skeptisch, ablehnend gegenüber dem liberalen Nationalstaat. Dafür aber zum Beispiel offener für die Integrationsprobleme, die mit dem Stichwort der Questione Romana nur sehr oberflächlich umschrieben sind, und weitaus weniger infiziert von jenem kleinen oder norddeutschen geprägten Nationalismus, welcher sich durch die Verabsolutierung der eigenen Maßstäbe und deren Anlegung an andere Länder gerade den Zugang zur adäquaten Beurteilung ganz Italiens mindestens so oft versperrt wie erschlossen hat. Um ein Beispiel zu nennen, im Geschichtsbild Treitschkes und seiner Schule ist kaum Platz für Persönlichkeiten wie Rosmini und Gioberti. Aber kann man, ohne letztere zu kennen, die moralischen Kräfte des Risorgimento verstehen, wie auch das seitherige Selbstbewusstsein italienischer Eliten? Unter diesem Aspekt, nur unter diesem, ist also die späte Cavour-Biografie von Franz Xaver Krauss, ich verweise auf die neuen Studien von Christoph Weber darüber, mindestens so interessant für die Rezeption und die Auseinandersetzung mit Italien und italienischem Geschichtsdenkens wie die berühmtere von Treitschke. Auch müsste man, um die Rezeption einigermaßen vollständig zu erfassen, über die fachwissenschaftlich-historischen Publikationen hinaus Umschau halten. Auf der einen Seite zum Beispiel die preußischen Jahrbücher, auf der anderen Seite die historisch-politischen Blätter haben auch über historische Werke aus Italien berichtet. wie sich überhaupt das eingangs erwähnte kulturelle Italieninteressen der Bildungsschichten des 19. Jahrhunderts auch in diese Richtung ausgebreitet hat. Die italienische Kultur insgesamt war ja bis in die 1920er Jahre in Deutschland weitaus mehr präsent als in dem halben Jahrhundert seitdem. Es war ja auch keineswegs zufällig gewesen, dass sowohl Alfred von Reumont wie Ferdinand Gregorovius oft und ausführlich für die Allgemeine Zeitung, also für ein breites Publikum, geschrieben haben. Zwei weitere Beispiele noch. Erstens die von Werner von der Schulenburg herausgegebene Monatszeitschrift Italien für Kultur, Kunst und Literatur am Ende der 20er Jahre, leider nur 3 Jahrgänge erschienen, hat ebenfalls Arbeiten über den Faschismus gebracht und hat auch gut über italienische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts berichtet. Oder das Italien-Jahrbuch des Kölner Petrarca-Hauses, damals Deutsch-Italienisches Kulturinstitut Petrarca-Haus Köln genannt, ebenfalls nur einige Jahre, 1939 bis 1943, aber zum Beispiel mit einer großen Bücherschau Geschichte und Politik von Ernst Eduard Berger, demselben, der unter dem Pseudonym Italicus das Buch über den Dreibund veröffentlicht hatte. Und gerade etwa was Wechselwirkungen zwischen Publizistik und Geschichtswissenschaft angeht, weise ich darauf hin, dass Theodor Schieder in der HZ 1942 dieses Italien-Jahrbuch des Petrarca-Hauses sehr gründlich und kenntnisreich besprochen hat. In der Gegenwart wäre daran zu erinnern, dass ja die einen oder anderen von uns auch Artikel über Historiografie Italiens oder über italienische Historiker gelegentlich sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unterbringen. Ich habe dem Herrn Präsidenten versprochen, die Zeit einzuhalten. Ich könnte Ihnen jetzt in einem zweiten, genauso langen Teil über die einzelnen Epochen von 1815 bis in die Resistenzer Zeit über Schwerpunkte der Rezeption berichten. Ich verzichte darauf, die Unterlagen liegen hier und Sie können sie gerne einsehen. Vielleicht darf ich nur noch kurz auf die letzte der Perioden, die ich eigentlich hätte erwähnen wollen, mit 2 Sätzen eingehen, nämlich auf Italien seit 1943 mit all seinen Missverständnissen und mit den Problemen, die sich aus der völlig unterschiedlichen, auseinanderlaufenden Geschichte Italiens und Deutschlands in den Jahren 43 bis 45 ergeben haben und deren Überwindung ja manche unserer Diskussionen dienen sollen, die wir gleichzeitig in anderen Institutionen und in anderem Rahmen führen. Da war der Anfang gewesen, ein früher Forschungsbericht, wiederum von Albertini in der Neuen Politischen Literatur 1956, und das einstweilige Ende, aber nur das einstweilige, bildet das, obwohl etwas kompliziert zu lesende, doch überaus reiche Buch von Edgar R. Rosen über das Königreich des Südens, welches vor eben 2 Jahren erschienen ist. Also ein großes Thema, dem man sich in den 50er und in den späten 80er Jahren zugewandt hat. Und Sie wissen, dass verschiedene von uns, Petersen in einem Aufsatz, ich in einem Kapitel der Geschichte Italiens, etliche andere, Friederike Hausmann zuletzt, versuchen gerade dieses Thema dem deutschen Publikum klarer zu machen. Aber die eigentliche Aperzeption von Antifaschismus und Resistenza, die ist in Deutschland nicht durch uns erfolgt. Es ist sehr gut, dass man nicht selten an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten erinnert wird. Dies erfolgt durch die italienische Literatur, durch die zeitgenössische italienische Literatur und deren Rezeption in den 1970er Jahren. Und so darf ich mit dem Hinweis enden, den ich schon mal unter Hinweis auf Adam Wandruschka am Anfang gebracht hatte. Unser Thema muss zwar auf der einen Seite professionell mit bibliografischer Exaktheit betrieben werden, aber andererseits eingeordnet werden in den Gesamtdialog zwischen 2 Nationen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Lill, für diesen Vortrag. Und ich glaube, es ist im Interesse aller, wenn so fortgefahren wird.